O glückseliger Eindruck der Rückkehr, der mich heute beim Betreten der feierlichen Moscheen und im alten Schlendrian der arabischen Kneipen in der Rue Jenina ergriff. O einzigartige Trunkenheit heute Abend, im Frieden und Halbdunkel der riesigen Jama'a Jadid während des Ascha-Gebets. Wieder einmal erlebe ich meine Wiedergeburt zum Leben. Isabel Eberhardt, Algier. Dort im Reinen und im Rechten will ich menschlichen Geschlechten in das Ursprungstiefe dringen, wo sie noch von Gott empfingen, himmelsleer in Erde sprachen und sich nicht den Kopf zerbrachen. Fürst von Pückler-Muskau, Fortsetzung. Als wir vom Molo ans Tor gelangten, entstand ein neuer Aufenthalt. Ein langer Zug von Eseln, Maultieren und Kamelen drang langsam daraus hervor. Voran ritt auf einem arabischen Schimmel eine nicht hässliche Negerin und allerlei wunderliches Gemengsel folgte. Wir befanden uns, nachdem wir das Tor passiert hatten, in der breitesten Straße der Stadt. Rechts und links die Häuser halb in Ruinen, weil die Franzosen sie zur Verbreiterung der Straße abgerissen haben. Überall lagen daher Schutt und Steine umher, zwischen denen das geräuschvollste Gewühl keinen Augenblick abbrach. Die Lastträger, oft 5 bis 6 für einen Gegenstand, liefen meistens im Trabe, und wer sich nicht genau vorsah, konnte leicht umgestoßen werden, besonders von den langen Balken, die Einzelne auf dem Kopf ertrugen. Jetzt standen wir vor einem eingerissenen Hause, welches man uns als das Hotel ankündigte. Ich erschrak. Über den Schutt mühsam kletternd, drängten wir uns durch ein enges, halb demoliertes Gewölbe, traten dann seitwärts in eine niedrige Tür, und wie durch Zauber war die Szene verwandelt. Ein eleganter maurischer Saal, mit Arkaden ringsumgeben, die auf schönen, gewundenen Marmorsäulen ruhten, die Bögen zierlich mit farbigen Fayence-Tafeln ausgelegt, in der Mitte ein wohlgarniertes Buffet mit einer nach der neuesten Mode gekleideten Pariserin dahinter thronend, eine Menge kleiner runder Tische voll dampfender Schüsseln von lustigen Gästen umringt und das Ganze durch den Duft einer guten französischen Küche für Hungrige sehr anziehend gemacht, beruhigte unsere Sorge, die sich beim Eintritt das Übelste erwartet hatte. Fast alle Häuser der Mauren, die man intakt gelassen hat, sind innerlich auf dieselbe, ebenso zweckmäßige wie gefällige Weise eingerichtet. Zuerst findet man gewöhnlich eine kleine bedeckte Halle mit Bänken an der Seite und tritt dann in einen mit Marmor oder Fliesen gepflasterten viereckigen Hof, in dessen Mitte oft eine Fontäne sprudelt und welchen oben ein Zeltdach deckt, das nach Belieben abgenommen werden kann. Der Orient ändert seine Sitten nicht. Gar viele Stellen der Bibel zeigen übrigens deutlich, dass zu Christus wie in früheren Zeiten die Häuser der Orientalen vollkommen den heutigen gleich waren. Auch mit der römischen Bauart haben sie große Ähnlichkeit. Gewöhnlich führt eine schmale Marmortreppe in der Ecke des Hauses von Galerie zu Galerie und auf die Terrasse hinauf. Diese, mit einer niedrigen Brustwehr versehen, ist der angenehmste Aufenthalt in der Abendkühle. Und da Algier auf einem steilen Berge aufgebaut ist, hat man fast von jedem Hause die Übersicht der ganzen Stadt, welches an einem Sommerabend bei solchem allgemeinen Leben auf den Dächern den seltsamsten Anblick gewähren muss. Zuweilen ist er jedoch auch von weniger angenehmer Art. So erzählte mir ein Bekannter, dass er kürzlich sein Quartier verlassen habe, weil er alle Morgen vor dem Fenster, an dem er schlief, auf der Terrasse des Nebenhauses von der Toilette einer Negerin habe Augenzeuge sein müssen, deren Details zu degoutant gewesen wären, um sich einem solchen Schauspiel länger auszusetzen.